Warum bist du nach Berlin gekommen? Was hast du gesucht? Wovor bist du weggelaufen? Was hast du dir ausgemalt? Meine Geschichte zum Beispiel geht so. Aufgewachsen in einem kleinen Brandenburger Dorf, Schule und die frühen 20er in einer Kleinstadt verbracht, jeder kannte jeden, die Wege waren kurz, die Familie war nah. Als meine Freunde dann reihenweise heirateten, zusammenzogen, Kinder kriegten, habe ich gemerkt, das ist nicht mein Plan, nicht mein Lebensentwurf. Ich wollte daten, feiern, neue Sachen ausprobieren und hatte das Gefühl, in der Provinz kann ich das nicht. Ich habe mich eingesperrt gefühlt und irgendwie passte ich nicht mehr zu den anderen. Der Ausweg hieß für mich Berlin. Welche Stadt denn bitte sonst? Diese Geschichte habe ich in Variationen schon so oft gehört. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich mit 16, 17 in der Disco stand bei uns, habe ich gedacht, hier habe ich alles durch. Ich wollte was anderes sehen. Ich wusste, dass irgendwie die Welt ist nicht nur bloß da, wo ich herkomme. Ich hatte schulterlange Haare, noch länger. Abgeschnitten von heute auf morgen war ich anders drauf. Vor allem aber hat sich diese Geschichte schon vor mehr als 40 Jahren so abgespielt. Ich heiße Elisabeth Recker, bin jetzt 67 Jahre, bin 1977 nach Berlin gekommen. Wahrscheinlich habt ihr von Elisabeth Recker noch nie gehört. Selbst wenn ihr vielleicht dachtet, ihr kennt euch ein bisschen besser aus mit der Berliner Musikszene. Und dann habe ich versucht, über dich was rauszubekommen und habe fast nichts gefunden. Warum ist das so? Ich war immer sehr bescheiden. Ja. Bisher hat sich Elisabeth Recker nie öffentlich interviewen lassen. Mit uns hat sie gesprochen, aber Marc musste sie ganz schön überreden. Elisabeth war absolut das absolute wichtigste Punkt. Ja? Sie hat die Platten gemacht von den Bands. Sie war so getrieben, das zu tun. Sie fand das total toll. Auch Elisabeth Recker ist vor ihrer Ankunft in Berlin ein Mädchen aus der Provinz, der westdeutschen Provinz. Ein Hippie aus dem Münsterland. Sie hat lange Haare, Atomkraft Nein Danke ist ihr Slogan und sie steht stundenlang bei Demos auf den Straßen. Aber irgendwann denkt sie, das führt doch zu nichts. Bin aber dann ziemlich enttäuscht gewesen von den Menschen, die das nicht einsehen wollten. Und dadurch dann auch, hab die Position gewechselt und bin in die Punk-Szene, weil ich die Diskutiererei auf der Schule auch einfach nicht mehr ertragen konnte. Wir kamen nicht vorwärts, es ist nichts passiert. Also wird sie Punk, als Antwort auf einen gesellschaftlichen Stillstand. Klingt bekannt, oder? Ähnliches sagt Mark Reeder ja auch über Manchester. Und sie macht denselben Schritt wie er, geht ins Unbekannte, in eine fremde Stadt. Ein Ort, an dem vielleicht alles anders und besser wird. Kennt man ja. Jeder Umzug, jeder Neuanfang ist geprägt von Hoffnung und verlangt eine Menge Mut. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, sie wird Teil einer Gruppe, die heute als der Westberliner Underground berühmt und berüchtigt ist. In dieser Folge erzählen wir euch, wie das alles anfing mit der Westberliner Musikszene um das Jahr 1980. Wie Marc in diesen Kreis reingeraten ist. Und warum das ohne Frauen wie Elisabeth so nicht möglich gewesen wäre. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 4. Monogam. Wir sind mit Marc in Berlin-Charlottenburg verabredet. Dieses Mal haben wir den Ort ausgesucht. Marc, wusstest du, warum wir dich hierher bestellt haben? Eigentlich in dieser Adresse ganz genau nicht. Wir stehen vor einer Schule. Sie sieht aus wie so eine ganz normale Schule, Nelson-Mandela-Schule. Und daneben ist eine kleine, silberne, wie so eine Art Plakette, so eine Gedenktafel. Und da drauf steht, in diesem Gebäude befand sich in den Kellerräumen von 1968 bis 1984 das Electronic Beat Studio. Das Electronic Beat Studio war die kreative Keimzelle für die Berliner Schule für elektronische Musik. Sagt dir dieses Studio was? Ja, natürlich, klar. Aber so, ich wusste nicht, dass es tatsächlich eine Schule ist. Hier in der Pfalzburger Straße 30 hängt diese kleine unscheinbare Tafel. Im Keller des Gebäudes entstanden vor mehr als 40 Jahren Platten, die in gewisser Weise vorwegnahmen, was viele Jahre später Clubmusik werden sollte. Elektronisch, maschinell, ohne Gesang. Diese Stilrichtung elektronischer Musik aus den 70ern nennt man Berliner Schule. Falls ihr jetzt verwirrt seid, Schule meint in dem Fall nicht die Bildungseinrichtung, sondern ein musikalisches Genre, so wie Hamburger Schule. Fun Fact: Gestiftet hat diese kleine silberne Plakette, die an das Electronic Beat Studio erinnert, einer der berühmtesten Filmkomponisten der Welt, Hans Zimmer. Der hat die Musik zu Gladiator, Fluch der Karibik oder Dune gemacht. Und die Berliner Schule zählt er zu seinen größten Einflüssen. Auch auf Mark übte diese Art elektronischer Musik aus Berlin eine Anziehung aus. Schon als er noch in Manchester lebte und als Teenager im Plattenladen gearbeitet hat. Immer wenn damals eine neue Lieferung Vinyl in seinen Laden kommt, ist ab und zu eine Platte aus Deutschland dabei. Einzelstücke, die Mark aus den Kartons zieht und sammelt wie Schätze. Also es war Musik, die eigentlich ganz anders war, als die Musik aus England zu der Zeit kam. Ja, so Musik aus England hatte immer so Sänger. Ja, und diese Art von Musik hatte gar keine Sänger. Ja, es war hauptsächlich instrumentale Musik. Und das hat mich total fasziniert. Diese Art von Musik, über die er hier spricht, hat in englischen Plattenläden damals schon eine eigene Kategorie. Wenn auch keine große. Ich stelle mir vor, dass es vielleicht nur eine Plattenkiste war, durch die man blättern konnte. Auf dem Schild an der Kiste stand Krautrock. Und dann begann dann diese ganz bewusste so Krautrock-Geschichte eigentlich bei mir einzufressen. So Faust, Tangerine Dream und so. Und da war ich dann irgendwie, wollte alles haben, was ich kriegen konnte. Der Witz dabei ist, damals wird einfach alles, was aus Deutschland kommt, als Krautrock bezeichnet. Krauts, so nennen die Briten die Deutschen in Anspielung auf Sauerkraut damals. Und das nicht unbedingt als Kompliment. Krautrock umfasst zu der Zeit alle möglichen Stile. Hunderte Bands und Projekte. Kraftwerk wurden als Krautrock gehandelt. Aber auch das erste Album der Scorpions. Nicht das mit Wind of Change. Zwei Bands, die heute Welten trennen. Dazwischen gab es fast alles. Bands wie Faust mit ihren psychedelischen Gitarrenexzessen. Oder wie Can, die das Rockband-Korsett verließen und experimentierten in alle möglichen Richtungen. Vom Stil lassen sich diese deutschen Bands überhaupt nicht in einen Topf stecken. Was sie aber verbindet, ist, dass sie neue Musik schreiben wollten. Musik, die nichts mit dem Wohlfühlschlager der Kriegsgeneration zu tun hatte. Die sich absetzte vom Rock'n'Roll aus den USA und England. Wenn ihr noch tiefer ins Thema Krautrock tauchen wollt, dann schaut in unsere Shownotes. Für Mark ist Krautrock vor allem die elektronische Spielart. Kosmische Klänge, spacige Sounds, die ihn als Kind schon fasziniert haben. Ein paar dieser elektronischen Krautrock-Bands kommen damals aus, genau, Berlin. Tangerine Dream und Ashra Tempel nehmen sogar in dem Studio auf, an das heute nur noch eine Gedenktafel erinnert. Das weiß Mark. Und auch deshalb zieht es ihn Ende der 70er an die Stadt. Diese Art von Musik, so von Klaus Schulze oder von Tangerine Dream und so, und Ashra Tempel, das war sehr, so, ja, eigentlich hypnotische Musik. Ich fand das sehr trippy, so. Musikalische Trips aus synthetischen Klängen. Und Mark will sie immer wieder. Die Droge dazu, die Platten, gibt es zu Hause in Manchester nicht in besonders großer Auswahl. Aber die Plattenläden Berlins werden zu seinen Schatzkammern. Einer davon, der legendärste, befindet sich ab Ende der 70er in der Belziger Straße in Schöneberg. Der Zensor. Schon seit 3 Jahren ist der Hinterraum dieser Scene-Boutique Anlaufstelle für alle, die ungewöhnliche schwarze Scheiben suchen. Der eigene Geschmack ist das ganze Konzept. Eigentlich ist der kleine Raum das Hinterzimmer eines Schuhladens. Dunkelblau gestreifte Tapete, Konzertposter, schwarze Holzkisten voller Platten. An den Wänden Holzregale, die sich durchbiegen, weil sich das schwere Vinyl darin stapelt. Wir sind im Zensor, vom Plattenverkäufer und späteren Labelbetreiber Burkhard Seiler. Es gibt ein Konzept, ich meine das, was direkt bei Zensor erscheint, und das entspricht also vollkommen meinem Geschmack. Und wer trägt das Risiko, du allein? Oder? Ja. Seiler ist damals ein Musiknerd, der erst als fliegender Händler importierte Platten aus einem Bauchladen heraus auf Berliner Flohmärkten verkauft. Immer wenn er eine Platte nicht hatte, soll er gesagt haben, gibt's nicht, ist zensiert. Burkhard bekommt den Spitznamen der Zensor und nennt so ab 1979 auch seinen eigenen Laden. Leider gibt es vom Zensor Burkhard Seiler nur noch Archivaufnahmen. Noch bevor wir ihn für ein Interview anfragen können, stirbt er Anfang 2023 überraschend. Irgendwann verirrt sich Mark auf der Suche nach neuen Platten in den Zensor. Hinter der Theke arbeitet eine junge Frau. Also sie hat immer sehr schwarze Haare und sie hat so eine bestimmte Haarschnitt. Sie war sehr männlich eigentlich, so 20er Jahre artig. Und das fand ich auch total so Berlin entsprechend eigentlich. Die Frau hinterm Verkaufstresen ist Gudrun Bredemann. Vielleicht hat sie zu dem Zeitpunkt auch schon ihren Künstlernamen angenommen und nennt sich sehr selbstbewusst Gudrun Gut. Damals, als Marc sie zum ersten Mal sieht, ist sie erst wenige Jahre in Berlin. Auch sie hat das Leben auf dem Land gelangweilt. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich mit 16, 17 in der Disco stand bei uns. Habe ich gedacht, hier habe ich alles durch. Ich brauche irgendwie anderes Material. Hier komme ich nicht weiter. Also auch so jungsmäßig komme ich nicht weiter. Direkt, als sie 18 wird, zieht Gudrun um. Vom Land in die Stadt. Dann bin ich am Kottbusser Tor angekommen und ich dachte, was ist das denn? Weil ich kannte schon Hannover und Hamburg oder so, aber Berlin hatte ein ganz anderes Freiheitsgefühl und so diese, das roch nach Kebab und diese, das war irgendwie so dreckig und das war irgendwie laut und ich fand es super. Gudrun will hier ihr Abitur nachholen. An derselben Schule, an der zu dem Zeitpunkt auch Elisabeth Drecker den Schulabschluss macht. Die sich heute noch daran erinnert, wie sie Gudrun auf dem Gang mal gesehen hat. Sie hatte ja auch ein außergewöhnliches Aussehen, immer schon. Und da war sie mir aufgefallen. Aber sie ist dann auch irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Weil sie die Schule abbricht. Stattdessen geht Gudrun an die Universität der Künste. Das geht damals wie heute auch ohne Abitur. Erst will sie experimentelle Filme drehen, merkt dann aber, dass sie sich mit Musik am besten ausdrücken kann. Wir sind ja auch die Generation, die sich über Musik unheimlich definiert. Man ist zusammen und was macht man? Man hört Musik. Und wir haben über Brian Eno versus David Bowie diskutiert und sowas alles. Im Zensor treffen die drei aus der Provinz geflüchteten Neuberliner, Marc, Gudrun und Elisabeth, aufeinander. Da habe ich beim Zensor gearbeitet und da habe ich Marc kennengelernt. Gudrun Gut war vor Ort und Marc stand da auch irgendwann. Immer da. Gudrun hat immer so einen total einzigartigen Geschmack, was mir gefallen hat. So, sie hat immer vorgeschlagen, Sachen, so, hey, hast du das gehört oder das gehört? Marc ist den beiden Frauen gleich sympathisch. Ich fand ihn unheimlich nett, wir haben uns unheimlich gut verstanden. Und er war lustig. Ja, hat er diesen englischen Humor und ja, ganz toll. Also Marc ist da und reißt einen einfach durch seine Art und Weise, wie er ist, einfach mit. Und es bleibt auch hängen. Also Marc ist individuell, den gibt es nur einmal auf der Welt. Dass Marc in Berlin bleibt, hängt auch ganz unmittelbar mit Elisabeth, Gudrun und einer Handvoll anderer Berliner Kreativer zusammen. Denn in der Fremde, in der neuen großen Stadt, da bleibt man ja nicht, weil man hofft, eine Szene zu gründen. Man bleibt, weil man Freundinnen und Freunde findet. Eine neue Familie, nachdem man die alte hinter sich gelassen hat. Die drei mögen sich bis heute. Gudrun Gut macht zu dem Zeitpunkt auch selbst Musik. 1979, als sie Marc kennenlernt, hat sie schon ihre zweite eigene Band. In der spielt sie Schlagzeug. Mania D. Mania D besteht anfangs aus 5 Freundinnen. Gudrun Gut, Bettina Köster, Beate Bartel, Karin Luna und Eva-Maria Gößling. Nach den ersten Konzerten steigen Karin und Eva aus. Die Band wird zum Trio. Mania D klingt rau. Es gibt kaum Melodien und keine Gitarren, dafür ein Saxophon. Das genaue Gegenteil von allem, was damals Pop ist. Mark hat sowas noch nie gehört. Aber ich liebe dich. Ich wusste gar nicht, was ich davon erwarten sollte von Gudruns Band. Ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, sie ist so eine Punkband vielleicht oder sowas. Und dann stand dann Bettina und Gudrun und Beate da und haben was gemacht, was mich total... Mein Gehirn irgendwie rattete sowieso 100.000 Mal schneller als sonst. Ich dachte so, das ist alles gegen das, was man kennt, irgendwie, was die da machen. Das ist total gegen die Regeln von Rock'n'Roll, was die da machen. Das ist total geil. Das ist total so, die verkörpern ihre eigene Musik in der eigenen Gestaltung. Es hat nichts mit Frauenrock zu tun. Es ist einfach so, für sich ist es das, es ist Marnier D. Ja. Das war dann für mich dann so alles klar. Und ich habe ja einfach gesagt, das war großartig. Der Sound, der in Berlin mit Bands wie Mania D beginnt, Ende der 70er und ums Jahr 1980, setzt sich deutlich ab vom klassischen englischen Punk. Vor allem aber vom warmen Hippie-Sound der 60er und 70er. Es war ja auch so LSD-lastig, viele von der Musik. Und wir wollten irgendwie Speed. Also wir wollten eine andere Droge, eine andere Farbe, eine klare Message. So begeistert Mark damals von den Frauen ist, sind es bei weitem nicht alle. Obwohl sie viele Konzerte spielen und die Songs beim Publikum gut ankommen, Gudrun Gut und ihre Freundinnen merken schnell, dass es die männlichen Musiker leichter haben. Das war ja damals so, dass es wirklich die totale Männerdomäne war, die Musikindustrie. Heute auch noch sehr viel, aber damals war es wirklich sehr männerdominant und alle unsere männlichen Freunde wurden überall gesigned, aber wir nicht. Das war so ein bisschen, wieso eigentlich? Aber die haben Frauen nicht getraut. Wenn wir durch Punk in den letzten Folgen eine Sache gelernt haben, dann ist es, bist du unzufrieden mit den Umständen, mach es selbst und mach es anders. Das macht auch Elisabeth Recker. Inspiriert von Musikerinnen wie Gudrun Gut, startet sie auch was Eigenes. Seiler, der Zensor, bringt sie auf die Idee. Ich war in Münster und Michael hatte irgendwas mit dem Zensor zu tun. Und er sagt, weißt du was, Elisabeth, wir holen dich ab in Münster. Und auf der Fahrt nach Berlin sagte Burkhard irgendwann, man müsste mal ein Independent-Label machen in Berlin. Und ich zu Michael, weißt du was, das machen wir. Ja? Und auch auf der Fahrt noch irgendwie, wie könnte das denn heißen? Und ich war ja in Michael verliebt und er in mich und so wunderbar. Und ich sag Monogam-Label, so heißt unser Label, ja. Michael Vogt ist ihr damaliger Freund. Die beiden wollen das Label zusammen starten. Sie heiraten spontan, nur so bekommen sie ein Darlehen, um das Gewerbe anmelden zu können. Elisabeth designt den Schriftzug für das Label und kümmert sich um die Plattencover. Eine der ersten Bands, die bei Monogam Musik rausbringt, ist Mania D, die Band von Gudrun. Ja, so eine Band wie Mania D hätte niemals einen Major-Label-Plattenvertrag bekommen und auch nicht die Verständnis für diese Musik, erst recht nicht. Ein eigenes Label haben, das stellt man sich so glamourös vor. Die Wahrheit ist, Elisabeth und ihr Partner müssen alles, wirklich alles, selbst machen. Und dann, als die Bänder alle da waren, haben wir die ganzen Cover, die waren nur gefalzt, die waren nicht geklebt. Wir mussten die alle mit Prittklebestift, haben wir die zusammengeklebt. Und dann sind wir durch ganz Deutschland gefahren und haben die versucht, auf Kommission zu verkaufen, weil es gab keinen Vertrieb. Es war unmöglich, irgendwo die Industrie mit einzubeziehen. Ja, es gab keinen Vertrieb für so Independent. Es gab keinen Vertrieb, für nein. Independent Musik zu der Zeit. Deswegen kam auch kein Geld zurück. Ich habe dann auch manchmal Mahnungen geschrieben, ne, dass dann endlich mal auch ein bisschen Geld wieder reinkam. Aber wir haben von der Hand in den Mund gelebt, sozusagen. Das war ja überhaupt kein lukratives Geschäft. Warum habt ihr das gemacht? Ich wollte was bewegen. Das war so. Ich wollte dazugehören, mit dabei sein. Ganz unbefangen, ohne irgendwie großartig nachzudenken. Wir haben einfach gemacht. Ich habe gar nicht reflektiert, ne, dass wir diese Freiheit hatten, das zu tun. Also ich gehöre zu dieser Generation, die ein unheimlich gutes Leben gehabt haben. Wir haben keine Kriege erlebt. Wir waren frei. Wir konnten machen, was wir wollten. Es ist 1980, als auf Elisabeths Monogam-Label die ersten Platten rauskommen. Das Bedürfnis nach Independent-Musik ist damals groß. Erinnert sich auch Gudrun gut. Also neue unabhängige Vertriebe, neue kleine Labels wurden gegründet. Also eine neue Infrastruktur für die ganze Musik entstand. Und du wusstest ja auch gar nicht, die Infos waren nicht richtig zu kriegen. Es gab nur in England die Zeitung NME, der kam wöchentlich. Und dann haben wir uns natürlich auch mitbringen lassen. Wir waren mit Heißhunger verschlungen, diese Zeitung. Dann gab es auch hier die Sounds und dann entstand die Specs. Also es ist unheimlich viele neue Sachen entstanden. Also wirklich neue Infrastruktur. Mhm. Auch Censor hatte dann Platten irgendwie aus Frankreich. Früher, wer hat denn Platten aus Frankreich? Es gab ja nur Majors. Und dann gab es Amerika und England. Das Radio hat nur amerikanische und englische Musik gespielt. Da gab es keine deutsche Musik oder englisch oder französische Musik oder belgische Musik. Das war irgendwie, wurde alles ausgeklammert. Das war eben so neu und die Leute waren total heiß drauf, weil die Musik auch so langweilig war, die aus Amerika und England. Diese Mainstream, der hat das Leben nicht mehr reflektiert. Damals entsteht also etwas in West-Berlin, das der Stadt immer noch als Image anhaftet. Gegen den Mainstream sein. Anders ticken als der Rest der Republik. Dieses Image prägen damals Bands wie die von Gudrun Gut oder Labelgründerinnen wie Elisabeth Recker. Aus der Provinz geflüchtete Neuberlinerinnen, die sich in einem Hinterzimmerplattenladen zum ersten Mal über den Weg laufen. Verbunden durch Musik. Das Problem, dass die Musikbranche Männern mehr traut, bleibt bestehen. Männern wie Mark. Ein junger Engländer mit guten Kontakten zur britischen Musikszene und zum Factory-Label in Manchester. Mark wird der Nachfolgeband von Mania D, Malaria, ein paar Türen öffnen, die sonst vielleicht verschlossen geblieben wären. War er so eine Art Manager? Ich finde schon, das kann man Manager bezeichnen. Das ist alles Blödsinn. Der hat mal unsere Abrechnung machen dürfen. Und da konnte er nicht mal ordentlich zusammenzählen. Malaria wird sowas wie das internationale Aushängeschild der damaligen Berliner Szene. Und Campino, der Campino, wird kurzzeitig zum Kabel- und Instrumentenschlepper. Ich fand den Job natürlich klasse, weil es eine tolle Band war. Ich war auch verliebt in die Schlagzeugerin und so. Also unglücklich verliebt halt. Immer nur so aus der Distanz, die bewundert. In der nächsten Folge sind wir auf dem Höhepunkt der Westberliner Underground-Szene. Und im einzigen Club Berlins, der von damals bis heute überlebt hat. Das war Monogam, die vierte Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur, Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma, Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Elisabeth Recker, Gudrun Gut, Laura Clemens, Ute Gröttrup und Anja Kaspari. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von zwei Menschen, die auch ihre Leidenschaft leben. Comedy. Till Reiners und Moritz Neumeier sind nicht nur erfolgreiche Stand-up-Comedians, sondern haben auch einen eigenen Podcast, hier bei uns im RBB. Talk ohne Gast heißt der, und da bekommt ihr jede Woche eine neue Folge mit einer wachen, launigen Zusammenfassung der Dinge, die die beiden und uns gerade beschäftigen. Sie selber bezeichnen ihn als 360-Grad-Qualitäts-Podcast. Ob da was dran ist? Findet es raus. Talk ohne Gast findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.